بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله صلى الله عليه وسلم هاتسيكن الله زيغن هاري بمهاتسيكايت رحمة البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir waren beim Kapitel stehen geblieben über das Verhalten der Zuhörer während des Freitagsgebetes, beziehungsweise Entschuldigung, über die vorher noch die Sunna-Handlungen während des Freitagsgebetes. Die Sunna-Handlungen während des Freitagsgebetes haben wir heute vor, inshallah, und danach das Verhalten der Zuhörer während des Freitagsgebetes. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in Bezug auf das Freitagsgebet und die Freitagspredigt viele Möglichkeiten gegeben, gute Taten zu sammeln. Und im Folgenden möchten wir auf einige dieser guten Taten hinweisen, insha'Allah ta'ala. Zunächst einmal, wenn wir über die Sunna-Handlung der Freitagspredigt sprechen, stellt sich als erstes die Frage, wer ist eigentlich in Bezug auf die Freitagspredigt derjenige, der am ehesten diese Predigt halten soll. Denn bei den normalen Gebeten ist entscheidend, wer den edlen Koran al-Karim am richtigsten und am meisten davon lesen kann. Aber bei der Freitagspredigt, wie sie auch schon heißt, geht es im Wesentlichen um die Predigt an sich. Und deswegen unterscheiden wir, wenn es einen Imam gibt, einen offiziellen Imam einer Moschee gibt, dann hat er selbstverständlich den Vorrang gegenüber jedem, der, selbst wenn eine andere Person mehr vom edlen Koran auswendig kennen würde als er. Aber beim Freitagsgebet sollte es keinen Imam geben oder die Leute bestimmen für sich einen Imam, der das Freitagsgebet hält, dann ist hier entscheidender, wer eine bessere und einflussreichere und eindringlichere Rede halten kann. Denn das ist das Entscheidende und Wesentliche beim Freitagsgebet bzw. bei der Freitagspredigt. Und dazu und zu den Sunna-Handlungen der Freitagspredigt gehört auch, dass der Prediger auf einer erhöhten Position seine Predigt hält. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat extra für die Freitagspredigt und auch für Reden allgemein eine Kanzel anfertigen lassen, auf Arabisch Minbar. Und dieser Minbar hat natürlich mehrere Weisheiten, mehrere Sinne. Also es gibt mehrere Gründe, warum solche Kanzeln errichtet werden. Unter anderem weiß man, dass die Aufmerksamkeit der Zuhörer größer ist, wenn sie den Prediger sehen können. Und ein zweiter Grund, der besonders damals entscheidend war, damals, weil es eben keine Mikrofone und keine Lautsprecher gab, wenn eine Person auf einer erhöhten Position predigt, kommen die Schallwellen besser an alle Leute ran, als wenn er auf der gleichen Stufe wäre wie er. Die Kanzel des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bestand aus drei Stufen, so berichtet uns Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden, sein Vater zufrieden sein, dass Tamim ad-Dari radiallahu ta'ala anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er alt geworden war, sagte: Willst du keine Kanzel haben, o Gesandter Allahs, die deine Knochen trägt? Er sagte: Doch. Dann brachte er ihm eine zweistufige Kanzel. Und dieser Hadith, aus ihm können wir ableiten, dass es eine Sunna ist, auf einer Kanzel zu predigen, aber auch, dass die Gültigkeit der Freitagspredigt und des Freitagsgebetes nicht davon abhängt, ob der Imam auf einer Kanzel predigt oder nicht. Wenn der Imam also keine Kanzel hat und er würde predigen, während er auf dem Boden steht oder auf etwas anderem sich hinstellen, dann ist das ebenfalls eine gültige Freitagspredigt. Ebenso ist es auch bekannt, dass die Kanzel sich von den Ma'mum aus auf der rechten Seite des Mihrabs befindet. Der Mihrab ist die Stelle, an dem der Imam betet. und rechts davon aus Sicht des Ma'mun, wenn er zur Qibla schaut, und aus Sicht des Imam links von ihm oder links von der Gebets vom Mihrab befindet sich diese Kanzel. Auch das, auch sollte es hier zu einer Verschiebung kommen und sollte die Kanzel an einer anderen Stelle platziert werden, dann ist das maximal eine Zuwiderhandlung gegen die Sunna, aber kein Grund dafür, die Freitagspredigt für ungültig zu erklären. Hier heißt es eben, dass eine zweistufige Kanzel war, und manchmal sagt man auch, redet man auch von drei Stufen. Das kommt darauf an, ob man die Stelle, auf der man sich hinsetzt, dazu zählt oder nicht dazu zählt. Wenn man sie dazu zählt, dann sagt man drei. Wenn man nicht dazu zählt, hat sie eben zwei Stufen. Das bedeutet aber nicht, dass wenn man mehr Stufen macht, dass das verboten ist. Das heißt, sollte eine Kanzel mehr Stufen haben oder weniger Stufen haben, jemand stellt sich einfach nur auf einen Hocker, damit, weil er eben keine andere Kanzel hat, denn all das ist keine verbotene Angelegenheit, auch keine Bid'a, sondern das ist eine Unterlassung der Sunna. Und jeder weiß, dass das bloße Unterlassen einer Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt nicht automatisch, dass man deswegen eine Bid'a begangen hat. Wie eine Person, die eine Sunna unterlässt, dass sie zum Beispiel nicht am Montag fastet. Deswegen ist es noch keine verbotene Tat. Aber der Sinn dieser Kanzel ist nämlich logisch, nachvollziehbar. Es geht darum, dass die Leute einen sehen können und dass der Ton besser zu den Menschen kommt. Und das wird erfüllt, egal ob die Kanzel aus zwei oder drei oder vier oder fünf Stufen besteht. Aber am besten ist es, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn man sich daran hält. Wenn der Prediger, auf Arabisch der Khatib, die Kanzel besteigt, dann begrüßt er die Anwesenden. Das ist zwar über den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht authentisch überliefert worden, aber über andere Kalifen ist es überliefert worden. Und außerdem gehört es allgemein zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man seine Geschwister begrüßt, wenn man sie sieht. Insofern hält man sich daran. Aber wir sind ja dabei, die Sunna-Handlungen zu erwähnen. Also wissen wir, dass das zur Vollkommenheit gehört. Aber sollte der Prediger vergessen, die Menschen zu begrüßen, dann hat das keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Khutbah. Ebenso, sobald der Prediger sich auf die Kanzel gesetzt hat, beginnt der Muadzin den zweiten Adhan am Freitag auszurufen. Der erste war ja schon bevor die Khutbah angefangen hat, damit die Menschen sich zur Moschee begeben. Und der zweite Adhan ist dann, wenn der Khatib sich auf die Kanzel gesetzt hat und nachdem er die Leute begrüßt hat. So heißt es im Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt immer zwei Predigten und setzte sich dazwischen hin, und daraus entnehmen wir, dass es ebenfalls eine Sunna ist, dass man zum Predigen steht, dass man zum Predigen steht und dass man zwischen diesen beiden Predigten sich kurz hinsetzt. Und es sind also tatsächlich zwei Predigten, die der Khatib am Freitag hält. Und deswegen kann er theoretisch auch über zwei verschiedene Themen sprechen. Jede Predigt ist unabhängig von der anderen. Und deswegen beginnt der Prediger auch beide Predigten mit der Lobpreisung Allahs subhanahu wa ta'ala. Obwohl wir gesagt haben, dass das Entscheidende an der Predigt ist, dass Allahs gedacht wird, dass die Menschen an Allah Azza wa Jal erinnert werden. Abdullah ibn Umar sagte, der Prophet predigte immer im Stehen, dann setzte er sich hin und dann stand er wieder auf. Genauso wie er es tut. Und hier sei anzumerken, dass sollte der Prediger nicht stehen, sollte der Prediger beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen sitzen und seine Predigt im Sitzen halten, dann hat das keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Khutbah. Und was macht er, wie unterscheidet man dann zwischen der ersten Predigt und der zweiten? Indem er kurz pausiert zwischen diesen beiden Predigten und dann mit der zweiten Predigt beginnt. All dies gehört, wie gesagt, zur Sünde des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ebenso sind die allermeisten Ulama rahimahumullah ta'ala der Ansicht, dass der Prediger, während er predigt, sich den Gläubigen zuwendet. Denn theoretisch könnte er auch sich in Richtung Qibla wenden. Denn manchmal wendet sich der Prediger während der Predigt Richtung Qibla. Aber grundsätzlich wendet sich der Prediger gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Leuten zu. Und das ist auch logisch, denn wir haben ja gesagt, dass ein Sinn davon ist, dass die Leute aufmerksam sind und aufmerksam lauschen. Ebenso gehört zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Predigt kurz gehalten wird. Dass die Predigt nicht in die Länge gezogen wird. Denn Ammar ibn Yasir radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ordnete uns an, die Predigten kurz zu halten. Denn es gehört zur Schöpfung des Menschen, dass er überdrossig wird, dass er schnell genug hat, dass er nicht viel Geduld hat und dass er nicht sehr lange konzentriert jemandem zuhören kann. Und deswegen waren auch die Predigten des Propheten sallallahu alaihi wasallam kurz. Und natürlich die Länge und die Kürze ist relativ, aber es gibt leider manchmal Predigten, wo der Prediger bis zu einer Dreiviertelstunde redet und manchmal sogar noch mehr als das, und das ist zweifellos zu viel. Denn wenn man schaut, wie lange der Prophet sallallahu alaihi wasallam manche Reden gehalten hat, wenn wir zum Beispiel die Abschiedspilgerfahrt betrachten und die Abschiedspredigt betrachten, die er dort gehalten hat, wie lange sie gewesen sein muss, dann war sie mit Sicherheit um die 5 Minuten und übersteigt auf keinen Fall die 10 Minuten, obwohl er darin sehr, sehr wichtige Grundregeln der Religion den Menschen mitgeteilt hat. Und man sagt auf Arabisch, wenn man zu lange redet, dann lassen die letzten Worte die ersten vergessen. Weil man kann sich dann nicht mehr erinnern. Und deswegen sollte die Predigt lieber kurz und präzise sein, sodass der Zuhörer, wenn er hinausgeht, weiß, worum es ging und was konkret von ihm gefordert worden ist. Das bedeutet aber nicht, dass wenn der Prediger in bestimmten Situationen, in bestimmten Ausnahmen mehr Zeit braucht, dass man das ihm übel nimmt. Sondern wir reden von der Regel, wie es normalerweise gehandhabt werden soll. Auch der Prophet a.s. hat beispielsweise im Maghrib-Gebet normalerweise aus dem kurzen Mufassal-Teil gelesen. Aber manchmal hat er auch aus dem langen Teil des Edlen Koran gelesen. Deswegen, das bedeutet nicht, dass man sich immer an diese Sache halten muss, aber es sollte die Norm sein. Wenn der Prediger die Predigt beginnt, dann ist es eine Sunna, dass er mit dem Lobpreisen Allahs Azza wa Jal beginnt. So berichtet uns Abdullah ibn Mas'ud, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat uns die Predigt gelehrt, wie man bei einem Anliegen spricht. Er sagte, alles hoch gebet Allah. Wir bitten ihn um Hilfe, um Vergebung und suchen bei ihm Zuflucht vor unseren üblen Seelen. Denjenigen, den Allah recht leitet, den kann niemand in die Irre leiten. Und denjenigen, der Allah in die Irre leitet, denjenigen, der von Allah also in die Irre geleitet wird, den kann niemand recht leiten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande, gewiss Allah ist Wächter über euch. O die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja denn nicht anders als Muslime. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und sagt treffende Worte, so lässt er eure Werke als gut gelten und vergibt euch eure Sünden. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der erzielt ja einen großartigen Erfolg. Das sind drei Ayat aus dem edlen Koran, Al-Karim. Ebenso gibt es andere Sachen, die dem Propheten schon überliefert worden. Aber entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass der Prophet a.s. Allah lobpriesen hat. Und das bedeutet, dass wir nicht immer diesen Wortlaut sagen müssen. Und auch nicht immer sagen sollen. Denn in verschiedenen Hadithen hat der Prophet a.s. einfach Allah gelobpreist, ohne dass er einen bestimmten Wortlaut erwähnt hat. Und deswegen, was manche Leute machen, dass sie sich immer an diesen Wortlaut festhalten, der bei Mas'ud radiallahu anhu überliefert worden ist, oder von ihm überliefert worden ist. Und auch jedes Buch, das sie anfangen zu schreiben, mit dieser Einleitungsformel beginnen, das ist nicht in Übereinstimmung mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch nicht in Übereinstimmung mit dem, was die Ulama, rahimahumullah ta'ala, in ihren Büchern stets gemacht haben. Deswegen, am besten bei solchen Angelegenheiten ist immer, wenn man ab und zu solche überlieferten Worte spricht, aber auch mal ändert, damit die Leute wissen, dass auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht immer die gleichen Worte gesprochen hat. Und so heißt es in manchen Überlieferungen, Hamidallaha wa athna alayhi. Das heißt, er lobte Allah und pries ihn. Ohne was Konkretes. Und das stellt dem Prediger frei und offen, Alhamdulillah, auch andere Formen des Lobes und der Lobpreisung Allah Azza wa Jal gegenüber auszusprechen. Nun haben wir gesprochen über einige Verhaltensregeln in Bezug auf den Prediger. Jetzt möchten wir uns auch unterhalten über demjenigen, für den die Predigt gehalten wird. Auch für denjenigen, der dem Khatib am Freitag oder zu anderen Begebenheiten zuhört, gibt es bestimmte Sunna-Handlungen. Und zunächst einmal eine Sache, die er machen bzw. unterlassen muss. Und zwar ist es, die Predigt auf irgendeine Art und Weise zu stören. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, selbst wenn du während der Imam predigt, zu ihm nur sagst, selbst wenn du während der Imam predigt, zu einer anderen Person nur sagst, sei ruhig, weil er irgendwie laut redet oder die Leute stört, du sagst ihm, achi, sei ruhig. Nur dieses Wort, sei ruhig, ist schon zu viel. Bedeutet schon, dass du etwas gesprochen hast, das du nicht hättest sagen dürfen. Und so etwas verringert die Belohnung. Und in manchen Überlieferungen heißt es, dass wenn man so etwas macht, wird das nicht als Jum'a-Gebet gewertet, sondern als gewöhnliches Dhuhr-Gebet. Deswegen sei man sehr vorsichtig dafür. Man gibt sich Mühe, zur Moschee zu kommen. Man begibt sich früh zur Moschee und nimmt diese Sachen auf sich. Und am Ende macht man alles kaputt, nur weil man etwas gesagt hat, was man nicht hätte sagen dürfen. Deswegen gilt bei der Predigt absolutes Schweigen und volle Aufmerksamkeit. Ich sage nicht einmal dem Prediger gegenüber, sondern den Worten Allahs und den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Denn der Prediger, seine Aufgabe ist es, die Menschen an die Worte Allahs und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erinnern. Und deswegen, wenn jemand in der Predigt sagt, Allah hat gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dann hat man diese Sache zuzuhören und dann ist es gerade so, wie wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst zu den Menschen sprechen würde. Und deswegen gilt auch absolute Aufmerksamkeit. Und hier gibt es auch keinen Unterschied, ob man den Prediger hören kann oder nicht hören kann. Denn angenommen, in einer Moschee ist der Gebetsraum gefüllt und du kommst und du hast keinen Platz mehr, dich an eine Stelle zu setzen, an der du den Prediger hören kannst. Bedeutet das, dass du dann dich unterhalten darfst oder Koran liest oder sonst etwas? Die Antwort lautet nein. Wir machen keinen Unterschied zwischen dem einen Fall und dem anderen. Denn auch in diesem Fall gilt es zu schweigen aus Ibadah Allah Azza wa Jal gegenüber. Außerdem weiß man auch, dass wenn man redet und andere Leute animiert zum Reden, kann das schlechte Konsequenzen haben. wenn wir dem Prediger zuhören, stellt sich folgende Frage: Dürfen wir dann überhaupt das umsetzen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, was wir tun sollen, wenn der Name des Propheten sallallahu alaihi wasallam fällt? Das bedeutet, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, der Prediger sagt, der Gesandte Allahs oder der Prophet Allahs oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und normalerweise soll man zuhören, also soll man dann den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen. Und in diesem Fall ist es kein Widerspruch zum Lauschen. In diesem Fall ist es kein Widerspruch zum Lauschen. Das heißt also, wenn der Prediger den Namen des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt und man selbst sagt sallallahu alaihi wasallam leise, sodass man die anderen nicht stört, man sagt es sozusagen, dass man sich selbst nur hören kann, in diesem Fall ist es kein Problem, wie die meisten Ulama rahimahumullahu ta'ala gesagt haben. Und denn wie gesagt, beim Zuhören und nicht reden geht es ja eindeutig darum, dass man die Predigt nicht stört. Und wenn aber jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt und man spricht diesen Dhikr aus, dann sage ich mal, ist man in Wirklichkeit aufmerksam der Khutbah gegenüber. Und es findet eine gewisse Interaktion statt zwischen dem Prediger und dem Zuhörer. Und es ist keine Form des Störens. Und deswegen ist es quasi so, als hätte der Prediger dich aufgefordert, diesen Friedensgruß zu sprechen. Und wenn der Prediger jemanden anspricht, dann darf man ja darauf antworten, wie wir inshallah ta'ala sehen werden. Dasselbe gilt auch für das Dua. Wenn der Prediger Dua spricht, darfst du als Ma'mum Amin sagen, was bedeutet, oh Allah, erhöre dieses Gebet. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn der mehr als einem Grund, aber entscheidend ist, wenn der Prediger Dua spricht, ist er nicht mehr am Predigen, sondern dann spricht er gerade Dua. Deswegen gibt es keinen Einwand, gibt es nichts dagegen einzuwenden, dass der Ma'mum diesen Moment Amin sagt. Aber auch in diesem Fall soll er nicht die Leute stören, indem er es zu laut spricht. Der Imam, wenn der Imam, der Prediger meine ich, der Khatib, jemanden anspricht und zu dir irgendetwas sagt und von dir eine Antwort erwartet, dann darfst du antworten. Darfst du antworten. Auch hier aus zwei Gründen. Ein Textbeweis und ein logischer Beweis. Den logischen Beweis haben wir vorhin schon erwähnt. Das ist die Tatsache, dass der Khatib, wenn er jemanden anspricht, ist er nicht mehr am Predigen. Zweitens, als Sulayk al-Ghatafani radiallahu ta'ala anhu in die Moschee gekommen ist, am Freitag, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam gepredigt hat, hat er sich hingesetzt, sofort hingesetzt. In die Moschee gegangen, hat sich sofort hingesetzt. Und dann hat der Prophet alaihi salatu wasalam ihn gefragt, hast du schon 2 Rak'a gebetet? Dann sagte er, nein. Dann sagte er, steh auf, bete 2 Rak'a und fass dich kurz. Und dann sagte er zu den Leuten, wenn jemand in die Moschee kommt, während der Imam am Freitag predigt, das heißt sogar, wenn der Imam am Freitag am Predigen ist, sogar dann soll er 2 Rak'a beten und sich dabei kurz fassen. Und hier hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam radiallahu anhu angesprochen, und er hat ihm auch geantwortet. Und das ist ein deutlicher Textbeweis diesbezüglich. Wenn wir schon gesagt haben, dass man während der Prediger nicht predigt, reden darf, weil man ja dadurch die Predigt nicht stört und unterbricht, dann gilt das besonders oder gilt das speziell auch für die Zeit während der zwei Predigten. Das heißt, wenn die erste Khutbah fertig ist und der Imam setzt sich hin und schweigt, in dieser Phase ist überliefert worden, über manche Sahabe, dass sie gesprochen haben. Warum? Weil das keine Zeit ist, in der der Prediger predigt. Aber wenn er dann wieder aufsteht zur zweiten Predigt und wieder redet, dann muss man wieder zuhören und lauschen und darf nichts mehr sprechen. Das waren einige Sunna-Handlungen in Bezug auf den Zuhörer, den auf Arabisch sagt man den Mustami', und nun möchten wir uns unterhalten über das Freitagsgebet an sich. Denn nun ist die Predigt zu Ende und der Prediger, nachdem er die zweite Predigt beendet hat, verlässt den Minbar, verlässt die Gebetskanzel, begibt sich zum Mihrab und der Muadzin ruft die Iqama aus. Quasi den dritten Adhan aus. Und das Gebet beginnt und das Gebet besteht unter Übereinkunft der Ulama rahimahumullah ta'ala aus zwei Rak'a. Und über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist überliefert worden, dass er nach der Fatiha erstmal hat die Fatiha laut gelesen, er hat das Gebet, es war ein Gebet, das man laut verrichtet, wie also das Maghrib und Isha und Fajr Gebet, und das gehört zum Gesetz Allahs Azza wa Jal, dass er erlaubt und verbietet, was er will, und dass er gesetzlich macht und ungesetzlich macht, was er will, subhanahu wa ta'ala, und dass wir uns bei den Ibadat einfach Allah Azza wa Jal zu fügen haben und nichts mitzureden haben. Denn manche Leute sagen, warum wird beim Maghrib und beim Isha und beim Fajr laut gesprochen und beim Dhuhr und Asr leise gesprochen, leise gebetet. Und dann sagen sie aber, dass eine Nacht Gebete in der Dunkelheit sind, andere Gebete am helllichten Tag sind. Und hier haben wir ein schönes Beispiel dafür, dass das nicht immer der Fall ist. Das Dhuhr-Gebet, das besser gesagt das Freitagsgebet, wird laut verrichtet, obwohl es am helllichten Tag ist. Das gleiche gilt für das Eid-Gebet, für die beiden Eid-Gebete. Sie werden auch tagsüber verrichtet und trotzdem werden sie laut gebeten. Deswegen, bei den Ibadat ist die Illa, das heißt die Ursache, warum etwas auf die bestimmte Art und Weise gemacht wird, sehr oft logisch nicht nachvollziehbar für uns, auch wenn es eine Weisheit gibt. Es gibt zwei, also wir von Ahl al-Sunnah al-Jama'ah, wir glauben, dass Allah Azza wa Jal weise ist und dass er alles, was er anordnet, weise ist. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Weisheit immer verstehen können. Und deswegen ist hier Vorsicht geboten, dass man hier nicht anfängt zu philosophieren, im Sinne von, dass man über Allah Azza wa Jal etwas sagt, wovon man kein Wissen hat. Über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sind verschiedene Sunnah-Handlungen überliefert worden, was das Lesen des edlen Koran al-Karim angeht. Manchmal hat er nach der Fatiha in der ersten Raka'a Surat al-A'la gelesen und danach Surat al-Ghashiyah. Manchmal hat er in der ersten Raka'a Surat al-Jumu'ah gelesen und in der zweiten al-Ghashiyah. Manchmal hat er in der ersten Raka'a Surat al-Jumu'ah gelesen, in der zweiten Surat al-Munafiqun gelesen. Und alles weist darauf hin, dass man hier auch Spielraum hat. Man darf aus allen Teilen des edlen Koran lesen. Und wenn man diese Sunna ab und zu umsetzt, dann ist es natürlich auch am besten. Denn es heißt ja nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jeden Freitag nur diese Suren gelesen hat und sonst nichts anderes. Sondern es heißt, dass er das manchmal gemacht hat. Und deswegen ist es auch eine Sunna für uns, dass wir das manchmal machen. An dieser Stelle, wenn wir mit dem Freitagsgebet fertig sind, stellt sich die Frage, gibt es eine Sunna nach dem Freitagsgebet? Gibt es ein Ratiba-Gebet, ein Sunna-Gebet, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam regelmäßig nach dem Freitagsgebet verrichtet hat? Da wir vorher keins erwähnt haben, bedeutet es, dass es auch vorher keine Sunna gibt. Das heißt, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahullah ta'ala, sie sagen, vor dem Jumu'ah-Gebet gibt es keine bestimmte Anzahl von Raka'a, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam regelmäßig verrichtet hat. Und auch hier ist Vorsicht geboten, weil wenn jemand sagt, das Freitagsgebet ist ein Ersatz für das Dhuhr-Gebet, und vor dem Dhuhr-Gebet ist es Sunna, 2 oder 4 Raka'a zu verrichten, und deswegen verrichte ich es auch vor dem Freitagsgebet. dass hier die Sache ist, diese Begründung ist nicht ganz astrein. Weil wenn du wüsstest, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Duhr-Gebet 2 oder 4 Rak'ah verrichtet hat, dann kannst du entscheiden und sagen, dass man es vor dem Jum'ah macht oder nicht. Aber wenn du nicht weißt, was der ausschlaggebende Grund ist, auf Arabisch die Illa, wenn du das nicht weißt, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Duhr-Gebet 2 oder 4 Rak'ah verrichtet? Warum ist das so? Warum hat er 2 oder 4 gemacht? Warum hat er nicht 6 gemacht? Warum hat er überhaupt gemacht? Hätte er sein können, dass er keine macht. Was wie vor dem Asr geht, gibt es auch kein Ratiba-Gebet oder vor dem Maghrib-Gebet. Da du diese Frage nicht beantworten kannst, kannst du auch schlecht vom Duhr-Gebet auf das Jum'a-Gebet schlussfolgern. So viel vor dem Jum'a-Gebet. Trotzdem, vor dem Jum'a-Gebet ist es trotzdem Sunnah oder erlaubt und mustahab zu beten. Das heißt also, es ist ein Unterschied, ob wir sagen, es gibt ein Ratiba-Gebet, dann hat das eine bestimmte Anzahl an Rak'a, die man regelmäßig vor dem Jum'a-Gebet macht. Oder ob wir sagen, es gibt kein bestimmtes Ratiba-Gebet, aber da diese Zeit eine Zeit ist, in der man beten darf, darfst du so viel beten, wie du möchtest. Wie zu jeder anderen erlaubten Zeit des Tages ebenfalls. Der Unterschied ist klar. Und deswegen, wenn man sich zum Freitagsgebet begibt, ist es erlaubt und eine Sunna, dass man nicht nur sitzt und auf den Prediger wartet, sondern diese Zeit ausnutzt, um zu beten. Mit einer kleinen Ausnahme sollte eine verbotene Zeit dazwischen sein. Nämlich zur Mittagszeit gibt es eine verbotene Zeit. Sollte diese Zeit eintreffen, in diesem Moment natürlich, unterlässt man das Gebet. Aber vorher und nachher darf man freiwillig Gebete verrichten, so viel man möchte. Nach dem Freitagsgebet ist es eine Sunna, dass man 4 Rak'ah verrichtet. Denn Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer nach dem Freitagsgebet beten will, soll 4 Rak'ah beten. Insofern, diese 4 Rak'ah betet man entweder in einem Zug, das heißt mit einem Tashahud und einem Taslim, oder man betet sie in 2x2 Rak'ah, sodass man nach den ersten 2 Rak'ah den Tashahud spricht und danach sein Salah beendet. Und danach steht man auf und betet man nochmal 2 Rak'ah. Diese 4 Rak'ah sind eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kommen wir nun zu den Sunna-Handlungen, nachdem wir jetzt gelernt haben, was wir machen müssen und wie wir uns zu verhalten haben während der Predigt. Gibt es auch ein paar freiwillige Sunna-Handlungen, die jetzt in diesem Kapitel zusammengefasst worden sind, weil sie eine Gemeinsamkeit haben, sind alles Sunna-Handlungen am Freitag. Das heißt also, diese Sunna-Handlungen, warum hat der Autor das jetzt an dieser Stelle erwähnt? Weil die haben jetzt nicht unbedingt mit dem Freitagsgebet direkt etwas zu tun, sondern es geht um Handlungen am Freitag allgemein. Und von der Wichtigkeit her kommt das zweifellos nach denjenigen Sachen, die mit dem Freitagsgebet an sich zu tun haben. Und deswegen macht es Sinn, dass man erst einmal über die Pflichten spricht und später über die Sunna-Handlungen. Und wenn man über die Sunna-Handlungen spricht, macht es Sinn, dass man zuerst über die Sunna-Handlungen spricht, die etwas direkt mit dem Freitagsgebet zu tun haben, wie das Verhalten des Zuhörers und so weiter, oder die Sunna-Handlung des Predigers. Und danach spricht man über die Sunna-Handlungen, die nicht direkt etwas mit dem Gebet zu tun haben. Die erste dieser Sunna-Handlungen, die wir erwähnen möchten, ist der Russel am Freitag. Der Russel am Freitag ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, denn Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn jemand am Freitag kommt, soll er den Russel durchführen. Gemeint ist also, bevor er zum Freitaggebet kommt, soll er den Russel durchführen. Und das ist auch gibt es keinen Zweifel darüber, dass es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam ist. Und diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam wird noch ernster oder noch, sage ich mal, noch eher sollte man sich daran halten, wenn es einen Grund gibt, wie zum Beispiel unangenehme Körpergerüche. Das heißt, jemand war beim Arbeiten und deswegen hat er Schweiß an seiner Kleidung oder ist nicht sauber. In diesen Fällen sollte er noch eher darauf achten, weil das war der eigentliche Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten gesagt hat, dass sie den Ghusl verziehen sollen. So berichtet uns Aisha radiallahu anha, die Leute kamen am Freitag von ihren Häusern von Al-Awali in ihren Kleidern. Al-Awali ist eine Gegend in der Nähe von der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es hatte sie Staub getroffen, sie hatten Staub an ihren Kleidern und sie gaben Gerüche ab. Einer von ihnen ging zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, als er bei mir war. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hättet ihr euch doch für diesen Tag gewaschen. Hättet ihr euch doch für diesen Tag gewaschen. Und diese Überlieferung weist deutlich darauf hin, dass es in erster Linie darum geht, gut zu riechen am Freitag. Aber eine Frage müssen wir uns in diesem Zusammenhang stellen. Wovon hängt diese Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ab? Das heißt, warum hat er zum Ghusl am Freitag aufgerufen? Ist es deswegen, weil es Freitag ist? Oder deswegen, weil man am Freitagsgebet teilnimmt? Der Unterschied, ob du sagst, es hat was zu tun mit dem Freitag, oder es hat etwas zu tun mit dem Freitagsgebet, also mit der Teilnahme am Freitagsgebet, dieser Unterschied macht sich bemerkbar bei bestimmten Personen, die zum Beispiel, gerade bei den Personen, die nicht zum Freitagsgebet verpflichtet sind. Nehmen wir als Beispiel die Frau, die ihre Menstruation hat. Wenn der Freitag eintrifft und du sagst, der Ghusl ist angeordnet worden am Freitag, dann trifft diese Anordnung des Propheten auch die menstruierende Frau. Wenn du aber sagst, der Ghusl ist eine Anordnung, die sich auf diejenigen Menschen bezieht, die nur die zum Freitagsgebet erscheinen, dann richtet sich die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht an die menstruierende Frau, weil sie nicht am Freitagsgebet teilnimmt. Und das gleiche Spiel kannst du machen mit anderen Personen, die befreit sind. Und richtigerweise geht es hier um die zweite Sache. Es geht also hier darum, ob eine Person zum Freitagsgebet erscheint oder nicht erscheint. Wenn sie zum Freitagsgebet erscheint, dann ist es eine Sunnah für sie, dass sie den Ghusl vorher vollzieht. Denn wir haben ja verstanden, dass es darum geht, sauber und wohlriechend zum Freitagsgebet zu erscheinen. Wenn wir den Ghusl vollziehen, stellt sich hier eine Frage, die nicht unbedingt direkt etwas mit diesem Thema zu tun hat, aber sie geschieht. Und zwar eine Person möchte den Ghusl für das Freitagsgebet vollziehen, ist gleichzeitig Junub. Und in diesem Fall, normalerweise muss er einmal den Ghusl vollziehen, weil er Junub ist, und gleichzeitig soll er den Ghusl vollziehen, weil er sich zum Freitagsgebet begibt. Und die Frage ist jetzt, soll er den Ghusl zweimal vollziehen? Das ist sicherlich nicht verboten, wenn er das macht. Aber die Frage ist, kann er auch den Ghusl mit zwei Absichten nur ein einziges Mal vollziehen? Und die Antwort lautet, ja, er darf. Weil egal, ob wir den Ghusl am Freitag als eine Pflicht betrachten oder nicht, so ging es dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam aufgrund des Hadiths von Aisha, den wir erwähnt haben vorhin, deutlich darum, dass die Person den Ghusl vollzieht, bevor sie zum Freitag kommt. Wenn sie nun den Ghusl vollzieht aufgrund der Janabe, dann ist der Zweck erfüllt. Dann ist der Zweck erfüllt, weil dann ist die Sauberkeit dadurch entstanden und der Schmutz dadurch weggewaschen. Und deswegen, hier geht es nicht darum, dass extra ein Ghusl für den Freitag stattfindet, sondern es geht darum, dass ein Ghusl stattfindet. Und das ist ein feiner Unterschied. Wenn ich nämlich sage, dass extra ein Ghusl für den Freitag stattfinden muss, als eigenständige Ibadah, dann könnte ich das nicht zusammenfassen. Das ist vergleichbar mit dem Fall einer Person, die die Moschee betritt. Eine Person betritt die Moschee. Dann ist es Sunna, dass sie zwei Rak'a betet, bevor sie sich hinsetzt. Jetzt will sie sowieso zwei Sunna Rak'a vor dem Dhuhr-Gebet verrichten. In diesem Fall muss sie deswegen zwei Rak'a verrichten, Tahiyatul Masjid, Moschee-Begrüßungsgebet, und danach betet sie nochmal zwei Rak'a für das Sunna-Gebet vor dem Dhuhr-Gebet. Die Antwort lautet, nein, braucht sie nicht, weil der Prophet a.s. wollte lediglich, dass eine Person sich nicht hinsetzt, bevor sie zwei Rak'a gebetet hat. Und das geschieht automatisch dadurch, dass du dein Sunna-Gebet vor dem Dhuhr-Gebet verrichtest. Insofern, das sind Beispiele dafür, dass man zwei Absichten miteinander vereinen darf. Eine weitere Sunna-Handlung am Freitag, nachdem man sich natürlich reinigt, oder dass man Ghusl vollzieht, ist, dass man sich allgemein reinigt. Also nicht nur diese Ibadah Ghusl, sondern allgemein sich reinigt. Also ihr wisst, wenn man den Ghusl vollzieht, dann braucht man dafür nur Wasser. Aber wenn man heutzutage andere Dinge verwendet, um sich zusätzlich andere Dinge verwendet, um sich sauber zu machen und zu reinigen, dann ist es eine Sache, die unter diese Anordnung des, oder unter diesen Sinn der Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam fällt und somit rechtmäßig ist. Ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen, dass es eine Sunna ist, sich zu parfümieren, wenn man zum Freitagsgebet geht. So sagte er, wer am Freitag den Ghusl vollzieht, seine schönsten Kleider anzieht, sich parfümiert, wenn er welches hat, und dann zum Freitagsgebet kommt und so weiter. Das heißt, hat er das Sache mit dem Parfümieren erwähnt. Ebenso, wenn wir schon darüber reden, dass man sauber sein soll, gehört auch unter diese Anordnung oder auch unter diese Sunna, dass man gute Kleider trägt. Dass man nicht seine schlechtesten Kleider trägt, sondern dass man die guten unter seinen Kleidern anzieht, wenn man zum Freitagsgebet geht. Ebenso gehört es zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man sich erstens früh zur Moschee begibt. Und das ist eine Sunna, die leider sehr viele Leute unterlassen. Und wir reden jetzt hier nicht von den Leuten, die arbeiten und kurz vor dem Jum'a überhaupt in die Moschee kommen können. Nein, wir reden von Leuten, die frei haben, die obwohl sie arbeitslos sind oder Ferien haben oder was weiß ich, trotzdem die Zeit nicht nutzen in der Moschee Allah subhanahu wa ta'ala, und sie fühlen sich wie in einem Gefängnis, wenn sie früh in die Moschee kommen würden und sie wüssten nicht, was sie die ganze Zeit machen sollen. Insofern, das ist traurig und weist auf ein Herz hin, an dem noch gearbeitet werden muss. Ansonsten, wenn du etwas zu lesen hast, wie den edlen Koran Karim, oder zu wiederholen hast, oder neu zu lernen hast, oder Hadithe lesen möchtest, all das kannst du auch in der Moschee Allahs subhanahu wa ta'ala machen. Und dafür gibt es riesengroße Belohnung. Das heißt, wenn man sich frühzeitig zur Moschee begibt, und gleichzeitig auch eine Sunna, dass man zu Fuß zur Moschee kommt am Freitag, ist besser, als wenn man mit dem Auto kommt oder mit angeritten kam. Aufgrund des folgenden Hadithes von Aus ibn Aus al-Thaqafi radiallahu anhu, er sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen: Wer seinen Kopf wäscht und am Freitag den Ghusl vollzieht, sich dann frühzeitig auf den Weg macht, läuft und nicht reitet, sich dem Imam nähert und zuhört und nichts Nutzloses spricht, so erhält er für jeden Schritt, den er macht, für jeden Schritt, den er zur Moschee macht, die Belohnung, ein Jahr lang gefastet und ein Jahr lang nachts gebetet zu haben. Und das ist eine unglaublich große Belohnung, die fast eigentlich jedem leider heutzutage entgeht, die er, also vielen Leuten fällt es schwer, freiwillig zu fasten, fällt es schwer, nachts zu beten, aber in diesem Fall ist es die Möglichkeit, hast du, dass jeden Freitag diese Belohnung zu bekommen, noch mehr Belohnung, als man sich eigentlich vorstellen kann. Diese Zeit, das frühzeitige Erscheinen zur Moschee, bedeutet, gemäß der Mehrheit der Ulama, ab dem Sonnenaufgang sich auf den Weg zu machen. Das heißt, je früher man sich auf den Weg zur Moschee macht, desto größer ist die Belohnung. Aber wann beginnt dieses sich früh auf den Weg zur Moschee machen? Diese Zeit beginnt mit dem Sonnenaufgang und nicht vorher. Das heißt also, wenn man diesen Hadith umsetzen will, der Prophet sallam, die Zeiten eingeteilt hat, in der ersten Stunde, als hätte man ein Kamel geopfert, dann als hätte man ein Schaf geopfert und so weiter, dann Kuh und so weiter, dann dieser Hadith beginnt nach dem Sonnenaufgang, ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Ebenso gehört es zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man, wie wir gesagt haben, die Moschee betritt, dass man zwei Raka'a betet, bevor man sich hinsetzt. Und das ist egal, ob das ob der Imam gerade am Predigen ist oder nicht. Also viele Leute, wenn sie die Moschee betreten, während der Imam auf dem Minbar ist, setzen sich sofort hin. Weil sie sagen, ich muss dem Imam zuhören und ich möchte mich nicht beschäftigen mit einem Gebet, während der Imam predigt. Aber subhanallah, der Prophet hat genau das Umgekehrte gesagt. Ja, es stimmt, manche Ulama haben das gesagt, das ist richtig, dass sie gesagt haben, aber bei dieser Angelegenheit hat der Prophet ein klares Urteil gefällt. Und er sagte, wenn jemand die Moschee betritt, während der Imam gerade am Predigen ist, soll er trotzdem zwei Raka'a verrichten und sich dabei kurz fassen. Der Hadith ist sahih, Muslim überliefert. Also der Hadith ist authentisch, zweifellos. Und diesen Hadith umzuinterpretieren, nur damit er zu dem passt, was man gewohnt ist, das ist ein schlechter Weg. Deswegen, der Muslim macht das, auch wenn der Imam gerade am Predigen ist. Und manche Leute machen das, weil sie natürlich nicht anders gelernt haben. Man kann sie aber dann darauf hinweisen. Warum wird das an dieser Stelle erwähnt? Was hat es mit dem Freitag zu tun? Weil der Freitag, da gibt es einen speziellen Fall. Normalerweise, wenn du die Moschee betrittst und der Adhan wird gerade ausgerufen, kannst du dem Adhan lauschen und nachsprechen, was der Muadzin sagt, um die große Belohnung von Allah zu bekommen. Und danach betest du dein Sunnah-Gebet. Weil du hast in der Regel Zeit. Normalerweise wird der Adhan ausgerufen, dann gibt es Zeit, bis die Iqama ausgerufen wird. Aber beim Freitag gibt es diese Zeit eigentlich nicht. Weil während der Adhan ausgerufen wird, und ich rede natürlich jetzt vom zweiten Adhan, von dem Adhan, nachdem der Imam die Kanzel betreten hat. In diesem Moment, wenn der Adhan ausgerufen wird und du betrittst die Moschee, wenn du jetzt warten würdest und dem Muadzin nachsprichst und erst danach deine zwei Raka'a verrichtest, dann würdest du einen Teil der Predigt verpassen. Und das ist der eigentliche Grund, warum du am Freitag gekommen bist. Und das Nachsprechen des Adhan ist lediglich eine Sunna. Und deswegen gilt gerade für den zweiten Adhan am Freitag, dass man nicht nachspricht, in diesem Fall, sondern direkt anfängt, sein Salat zu verrichten, damit man von der Predigt nichts verpasst. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Dem Hadith, den wir vorhin erwähnt haben von Aus ibn Aus al-Thaqafi, weist darauf hin, dass es eine Sunna ist, sich dem Imam zu nähern. Und auch hier, das ist auch eine Sunna leider, die von vielen Leuten vernachlässigt wird. Und das weist darauf hin, dass sie nicht wetteifern um die guten Taten. Wenn jemand wetteifert um die guten Taten, dann lässt er sich die besten Plätze nicht nehmen. Das heißt, wenn du am Freitag die Moschee betrittst, dann sollst du versuchen, am nächsten zum Imam dich hinzusetzen. Wenn der Imam also an einer bestimmten Stelle betet, dann ist die beste Stelle genau die Stelle hinter dem Imam, in der ersten Reihe hinter dem Imam. Das ist die beste Stelle, wo du betest. Also wir reden nicht davon, wo die Kanzel ist, sondern wir reden davon, wo der Imam seinen Salah verrichten wird. Denn das Salah ist das, worum es eigentlich letztendlich geht. Und das ist die beste Stelle. Aber leider, was machen manche Leute? Sie betreten die Moschee und dann setzen sie sich entweder ganz am Ende der Moschee, damit sie, ich weiß nicht warum, vielleicht damit sie einen besseren Überblick haben, wo die Leute, die rein und rauskommen. Und das Problem ist, unter anderem, davon abgesehen, dass er die Sunna unterlässt, begibt er sich selbst in eine unnötige Fitna, weil er, wenn er sich hinten in die Moschee sitzt, sieht er alle Leute. Und jede Bewegung, die jemand macht, zieht seine Aufmerksamkeit auf sich. Und jede Person, die die Moschee betritt oder verlässt, betrachtet er und wird abgelenkt von seiner Predigt. Im Gegensatz zu der Person, die vor sich niemanden sehen kann, außer dem Imam, weil er so schon selbst in der ersten Reihe ist. Insofern ist es eine Sunna, die der eine vielleicht auf die leichte Schulter nimmt, aber sie hat große Konsequenzen. Und wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala fordert dich auf, um die guten Dinge zu wetteifern. Wetteifern bedeutet, dass du niemanden den Vorrang lässt, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und wenn der beste Platz vergeben ist, dann ist der immer der nächste Platz zum Imam der beste. Also der Platz hinter dem Imam, dann rechts davon, dann links davon, dann rechts davon, dann links davon, bis die Reihe fertig ist. In der zweiten Reihe das gleiche. Genau hinter dem Imam ist der beste Platz. Dann rechts davon, dann links davon und so weiter und so fort. Wenn die Moschee sich so füllen würde, das wäre eine gute Angelegenheit. Und dann bräuchte der Khatib auch niemals den Leuten sagen, rückt nach vorne oder etwas in dieser Richtung. Ebenso ist es eine Sunna am Freitag, dass man Surat Al-Kahf liest. Surat Al-Kahf, die 18. Sura des Edlen Koran Karim, die aus ungefähr 10 Seiten besteht. Aber Sa'id Al-Khudri berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wer am Freitag Surat Al-Kahf liest, dem schenkt Allah Licht zwischen beiden Freitagen. Insofern, diese Sunna kann man wunderbar umsetzen. Das ist keine Pflicht und keine Festlegung, es ist nur eine Möglichkeit, dass wenn man früh in die Moschee geht, dass man die Zeit nutzt, einen Mushaf nimmt, falls man sie nicht auswendig kennt, oder man liest die Sura auswendig, bevor die Predigt beginnt. Das ist auch eine schöne Art, sich einzustimmen auf das Gedenken Allahs Azza wa Jal. Insofern, die Umsetzung der Sunna bringt nur Gutes mit sich. Die Umsetzung der Sunna bringt Rechtleitung und bringt in diesem Fall Vergebung der Sünden zweifellos und erschwert die Waagschale der guten Taten. Und es gibt nichts Besseres, mit dem du dich Allah Azza wa Jalla nähern kannst, außer durch seine eigenen Worte, subhanahu wa ta'ala. Ebenso eine Sunna am Freitag ist es, viel Dua zu machen, viele Bittgebete zu sprechen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass es am Freitag eine Zeit gibt, eine bestimmte Zeitspanne gibt, in der Allah Ta'ala jedem muslimischen Diener, der in ihr stehend betet und ihn bittet, gibt, was er erbittet. Das ist also eine Zeit, und dann der Prophet gab ein Handzeichen, dass sie kurz ist. Und deswegen, diese Zeit ist eine Zeit, in der Allah Azza wa Jal die Gebete erhört. Und deswegen ist derjenige, der diese Zeit ersucht, indem er viele Bittgebete spricht oder viele Salah verrichtet, derjenige, der von Allah Azza wa Jal großen Erfolg verliehen bekommen hat. Und das ist jeden Freitag der Fall. Ebenso eine Sunna, die sehr vernachlässigt wird, ist es, den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sprechen. Das heißt, gerade am Freitag ist es eine Sunna, so viel wie möglich den Segensgruß zu sprechen, so viel es geht. Dass du sagst, Allahumma salli ala Muhammad, oder Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, oder Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, oder Allahumma salli ala Muhammad wa sallim taslima. Das alles spielt keine Rolle, genau Worte spielt keine Rolle. Hauptsache, man spricht diesen Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder man sagt sallallahu alaihi wasallam. Oder man spricht Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, denn das Salat al-Ibrahimiyya. Egal wie, Hauptsache man spricht diesen Segen so viel es geht, denn auch hier berichtet Aus ibn Aus radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi sagte: Der Freitag gehört zu euren besten Tagen, so betet für mich an ihm besonders viel, denn eure Gebete werden mir vorgelegt. Denn eure Gebete werden mir vorgelegt. Das heißt, gemeint ist, nach meinem Tod werde ich mitbekommen, dass ihr für mich gebetet habt. Wie wird das mitbekommen? Wodurch? Die Leute sagten dann, o Gesandter Allahs, wie werden dir unsere Gebete vorgelegt, wo du doch schon zerfallen sein wirst, in deinem Grab, yani. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah der Segensreiche und Erhabene, hat der Erde verboten, die Körper der Propheten sallallahu alaihim zu zersetzen. Insofern ist es eine logische Antwort, und selbst wenn das nicht der Fall wäre, so kann Allah subhanahu wa ta'ala das machen, und das ist eine Welt des Verborgenen, in der wir nicht fragen können, wie kann das sein. Aber es weist darauf hin, dass in diesem Fall es sogar eine logische Antwort, die man verstehen kann. Deswegen gilt es besonders viel, Allahumma salli ala Muhammad zu sagen, gerade am Freitag. Genauso wie es Handlungen gibt, an die man sich am Freitag halten soll, genauso gibt es auch Handlungen, auf die wir extra hinweisen möchten, dass man sie unterlässt. Und dazu gehört es, sich durch die Reihen zu drängeln. Grundsätzlich gilt, dass man sich in einer Versammlung nicht durch die Reihen drängeln darf, es sei denn, es gibt einen dringenden Grund. Was bedeutet, sich durch die Reihen zu drängeln? Das heißt also, man kommt in die Moschee und man möchte vorne einen Platz einnehmen und muss dafür aber die Leute stören. Dem einen sagen, ach, ich gehe nach links, bitte geh nach rechts, und über den einen stolpert man fast, über den nächsten steigt man drüber, und all das ist eine Kränkung. Also wenn einer sitzt und gerade Allahs gedenkt, dann möchte er nicht gestört werden, und er fühlt sich dadurch gekränkt, wenn jemand kommt und ihm sagt, geh bitte kurz beiseite, ich möchte durchgehen, und so weiter und so fort. Deswegen sollte man solche Sachen unterlassen. Warum habe ich gesagt, außer in dringenden Fällen, wie zum Beispiel der Imam. Wenn der Imam am Freitag die Moschee betritt und es gibt keine andere Möglichkeit, zur Kanzel zu kommen, außer wenn er sich durch die Reihen drängelt, dann ist es ihm gestattet und ihm erlaubt, weil es sehr dringend ist und keine andere Möglichkeit gibt. Und in manchen Moscheen ist das Problem auch gelöst, indem es einen anderen Eingang gibt, der nur für den Imam ist, damit er dort direkt zur Kanzel hochsteigen kann, ohne sich durch die Reihen drängeln zu müssen. Wir haben vorhin gesagt, dass man sich früh zur Moschee begeben soll und dass man auch versuchen soll, die besten Plätze in der Moschee einzunehmen. Jetzt kann es passieren, dass du aus einem bestimmten dringenden Grund, wie zum Beispiel das Vernichten der Notdurft, deinen Platz kurz verlassen musst. Du stehst auf und gehst weg. Die Frage ist jetzt, darf eine andere Person deinen Platz einnehmen? Die Antwort lautet nein. Und wenn du zurückkehrst und jemand hat deinen Platz eingenommen, darfst du ihm darauf hinweisen und sagen, Bruder, ich saß hier vorhin, ich bin nur weggegangen, weil ich kurz weggehen musste, und ich möchte mich bitte wieder hier hinsetzen. Und der andere muss ihm den Platz wieder zur Verfügung stellen. Sollte er es nicht machen, aber in diesem Fall erhofft man sich die Belohnung bei Allah Azza wa Jal für die Schmerzen, die er einem bereitet hat. In diesem Fall, wie gesagt, gehört einem dieser Platz, weil man zuerst dort gewesen ist. Und wenn man kurz aufsteht, dann hat man das Erstanrecht auf den Platz, an dem man vorher gewesen ist. Sollte man allerdings, und an dieser Stelle sei angemerkt, dass man in einer Moschee keine Plätze reservieren darf, sondern derjenige, der einen Platz zuerst eingenommen hat, das ist diejenige Person, dem dieser Platz gehört. Das heißt, gehört, solange er in dieser Situation diesen Platz mit dem Gedenken Allahs Azza wa Jal füllt. Das heißt, wenn eine Person an einer bestimmten Stelle ist, hat keiner das Recht, ihm zu sagen, geh bitte weg, ich möchte hier sein. Natürlich gibt es eine Ausnahme, das ist der Platz, wo der Imam betet. Wenn einer dorthin geht und sich hinsetzt, dann hat er nicht das Recht, dort zu bleiben, weil dieser Platz ist schon vorreserviert quasi. Insofern darf man also nicht, manche Leute zum Beispiel reservieren Plätze für sich selbst. Zum Beispiel, sie möchten am Freitag hinter dem Imam direkt beten und dann legen sie irgendetwas aus. Zum Beispiel einen Turban oder irgendetwas anderes. Sie legen irgendetwas, ein Buch oder was auch immer, und dann, damit keine Person dort an dieser Stelle betet und sich hinsetzt. Und das ist verboten, weil in den Moscheen Allahs Azza wa Jal sind alle Muslime gleich. Und wenn wir nicht in den Moscheen Allahs alle gleich sind, dann wo sind wir dann gleich? Deswegen die Person, die zuerst da war, sie hat das erst an Recht auf dem Platz. Und sogar, dass manche Ulama rahimahullah ta'ala gesagt haben, wenn eine Person einen Platz in der Moschee reserviert, zu Unrecht, und dort betet, dann ist sein Gebet ungültig. Manche Ulama haben das gesagt, weil sie beziehen das auf den gleichen Fall, wie wenn jemand auf einem Grundstück betet, das ihm nicht gehört, was er zum Beispiel geklaut hat. Ja, oder diese gleiche Thematik, wie wenn er geklautes Wasser benutzt, um damit Wudu zu machen. Ja, manche Ulama betrachten das alles als ungültig, und dazu gehört auch nach dieser Ansicht dieser Fall. Und deswegen, der Muslim passt auf, dass er nicht in diese Situation gerät. Und der Beweis für das, was wir gesagt haben, ist der folgende Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von seinem Sitzplatz aufsteht und danach zurückkommt, hat das erst an Recht darauf. Der Hadith ist überliefert in Sahih Muslim. Eine letzte Sunna-Handlung, auf die wir, oder besser gesagt, eine letzte Handlung, auf die wir hinweisen möchten, die man zu unterlassen hat, ist es zu reden. Darüber haben wir zwar schon gesprochen, aber ich wollte nochmal diesen Punkt aufgreifen, weil manche verstehen nicht die Predigt des Predigers, weil sie zum Beispiel nicht die gleiche Sprache sprechen. Und hier gilt genau das Gleiche, was wir vorhin über eine Person gesagt haben, die so weit weg vom Imam sitzt, dass sie die Predigt nicht hören kann. Weil wir gesagt haben, nicht jede Moschee auf der Welt und gerade früher war ausgestattet mit Lautsprechern. Und auch heutzutage kann es sein, dass die Gebetsreihen viele sind und sich bis außerhalb der Moschee erstrecken und dass manche Leute deswegen nicht hören können, was der Prediger sagt. Da haben wir gesagt, dass der Ma'mum trotzdem zuhört und lauscht, ohne zu reden, auch wenn er nichts hören kann. Als reiner Gottesdienst. Und das gleiche gilt für jemanden, der die Sprache nicht spricht. Stell dir vor, der Prediger predigt in arabischer Sprache und du verstehst nicht, was er sagt. Auch in diesem Fall hast du nicht das Recht, zum Beispiel den Koran zu nehmen und zu lesen. Oder dich mit jemandem zu unterhalten, weil du so nicht verstehst, was er sagt. Auch in diesem Fall sagen wir, ist das Stillsein eine Ibadah an sich. Und dazu, also das ist die allgemeine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man dem Imam lauscht. Und auch gibt es eine Ayah im edlen Quran al-Karim, wo Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Das heißt, wenn der Koran vorgelesen wird, dann hört ihn zu und lauscht. Und nach manchen Ulama, rahimahullah ta'ala, auch wenn das eine schwächere Ansicht zu sein scheint, aber nach manchen Ulama ist hiermit die Freitagspredigt gemeint. Wenn der Koran gelesen wird. Warum? Was hat es mit der Predigt zu tun? Na'am, weil normalerweise in der Predigt kommen Ayat aus dem edlen Koran al-Karim vor. Und das ist gehört in der, Redegewandtheit, nennt man das die Erwähnung, dass man eine Sache gemäß dem bezeichnet, was nur teilweise in ihr vorkommt. Also die Freitagpredigt besteht nicht nur aus dem Lesen des Koran Karim, aber ein Teil davon ist Lesen des Koran Karim. Und deswegen bezeichnet man das Gesamte als Lesen des Koran Karim. Und das gibt es mehrmals. Also auch Allah subhanahu wa ta'ala sagte, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. Er sagte, ich habe, es gibt es in beiden Fällen. Der Prophet, Allah sagte, ich habe das Salat zwischen mir und meinem Diener in zwei Teile geteilt. Und dann sagte er, wenn der Diener sagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, und dann kommt die Fatiha. Und hat hier die Fatiha sozusagen als das Salat bezeichnet. Insofern, in der Sprache ist manchmal so, dass der Teil eines Ganzen verwendet wird als Bezeichnung für das Ganze und manchmal das Ganze als Bezeichnung verwendet wird für den Teil eines Ganzen. Wie in diesem Fall ist genau umgekehrt mit der Fatiha. Die Fatiha wird als das gesamte Salah bezeichnet, obwohl die Fatiha nur ein Teil des Ganzen ist. Und das Beispiel der Predigt haben wir vorhin erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.